Am Ecken Kellerstrasse, Unterlachenstrasse, ist Käsekühlki, Käsefabrik gsi. Ein Betrieb, der ganz bis auf Amerika Käse geliefert hat von unserem Triebsten Gebiet. Und was mit den Käsebürki? Das sind noble Herren gsi und haben wunderschöne Rosse gehabt. Grosse Reitrosse, wo die Stalliger oben für, beim Gaswerk in der Nähe, seine Stalliger gehabt, aber die Rosse sind nicht immer nur geritten worden, sondern die haben auch müssen den Käse in die Bahnhof bringen zum Versand. Die sind die Rosse vor der Fabrik hergebracht worden, eingespannt in die Kerne und die Käse sind geladen. Und dann sind dann die Rosse gestanden und manchmal ist dann das langweilig geworden. Dann sind die prompt mit samtem Wagen ab und mit samtem Käse. Manchmal auch bevor geladen gewesen ist schon. Und das war ein Gesäug. Die sind dann die Werkhofstrasse ab gegen den Bahnhof. Und das war immer ein Ereignis gewesen für die Kinder, aber auch ein Schrecken. Dann sind wir weit weggeschoben, auf die Seite raus, als Mission. Es ist nie etwas passiert damit, aber da hätte allerhand können gehen. Die Ross und die Bürki, das war immer so eine Sache gewesen. Wenn die rum waren, dann haben wir Kinder nicht mehr können Völkchen spielen auf der Unterlachenstrasse. Das war doch unser Spielplatz gewesen. Und dort haben doch die Ross und die Bürki gar nichts zu suchen gehabt.